Fenster, komm her zu mir. Siehst du da drüben welcher hinterm Wellblechzaun und da drüben auf dem Platz vor Aldi haben sie unser Abbild in Stein gehauen. Komm auf die Straße, komm her zu mir. Überall Blumen und Girlanden halb zerglühen. Sieht so aus, als hätten die unser Denkmal heute Nacht schon ohne uns empfüllt. Hol den Vorschlaghammer! Hol den Vorschlaghammer! Sie haben uns ein Denkmal gebracht. Doch jeder Vollidiot weiß, dass du den Weg versagt. Ich werd mich selbst nicht mehr in dieser Stadt und verlieren die Sonne nachts noch nicht mehr. Sie haben uns ein Denkmal gebaut. Doch jeder Vollidiot weiß, dass das den Leben versaut.